Wer befindet sich außerhalb der wahren Kirche? Außerhalb der wahren Kirche befinden sich die Ungläubigen, die Juden, antisemitischer Katechismus, die Heretiker, die Apostaten, die Schismatiker und die Exkommunizierten.